Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Heute machen wir Party. Vergiss für den Moment alles Schlechte auf der Welt und fühl dich gut. Heute tun wir so, als gäbe es keine dritte Weltländer. Heute senken wir unseren IQ. Also tanz wie ein Indianer, tanz wie ein Indianer, der sein Reservat für einen Hungerlohn verkauft. Heute ist die Tanzfläche unser kleines Afrika und wir die Unterernährten, denn heute gehen wir drauf. Und wir tanzen die ganze Nacht, springen auf und ab, so als wären wir die Nazis und die Tanzfläche der Judenkopf. Heute pressen wir uns in den Club, so wie junge deutsche Mütter ihre Säuglinge im Blumentopf. Mann, es gibt keine Sorgen, wir sind Kindersoldaten, für uns gibt es keinen Morgen. Denn wir machen die Nacht zum Tag, unterdrückt die Müdigkeit wie Frauen in Afghanistan. Das hier ist mein Party-Song. Das hier ist mein Party-Song. Das hier ist mein Party-Song. Und der geht so. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Heute machen wir Party. Vergiss für einen Moment alles Schlechte auf der Welt und fühl dich gut. Heute tun wir so, als gäbe es keine dritte Weltländer. Heute senken wir unseren IQ. Also schrei wie ein Amokläufer, schrei wie ein Amokläufer, der seine Mitschüler mit einer Pistole bedroht. Wir sind so besoffen, dass wir torkeln und schief gehen wie hierzulande die Integration. So geht das ab, wir sind im Haus, so wie Flugzeuge, die von Islamisten übernommen worden sind. Heute nutzen wir unsere gute Laune aus, so als wäre sie eine chinesische Fabrikarbeiterin. Gute Musik, für jeden ist was dabei, Mann. So wie bei Sextouristen in Thailand. Verlass den Club so verschwitzt wie ein Rockstar. Zu Hause können wir duschen wie Vergewaltigungsopfer. Das hier ist mein Party-Song. Das hier ist mein Party-Song. Das hier ist mein Party-Song. Und der geht so. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich. Mach dein Gehirn aus, mach dein Gehirn aus. Vergiss alles, was du weißt und sei glücklich.